If you have Christ, you are greater than them. Aber wenn du Jesus Christus hast, bist du größer als sie. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. They are messengers. Sie sind Boten. Angels have their world. They have their kingdom. Engel haben ihre Welt, sie haben ihr Königreich. Spiritual world is their world. Die geistliche Welt ist ihre Welt. Amen. Amen. They are not here on earth. Sie sind nicht hier auf Erden. Amen. Amen. They are not physically here. They don't have a body. Hier. Sie haben keinen Körper. Amen. Amen. They are spirit. Sie sind Geist. The Bible said we are going to judge them. Und die Bibel sagt, wir werden über sie richten. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So we cannot talk about them without talking about the spiritual world. Wir können nicht über Engel sprechen, ohne die geistliche Welt zu erwähnen. Because spiritual world is their world. Weil die geistliche Welt ihre Welt ist. Just as spiritual world is our world. Genauso wie die geistliche Welt unsere Welt ist. Our world is not the natural world. Unsere Welt ist nicht die natürliche Welt. The natural world is flesh and blood. Die natürliche Welt ist Fleisch und Blut. Amen. Amen. Flesh and blood profited nothing. Und Fleisch und Blut nützt nichts. Our world is spiritual world. Unsere Welt ist die geistliche Welt. Christ's world is spiritual world. Die Welt von Christus ist die geistliche Welt. And that's why when he came, everything he did, everything about him, they were spiritual. Alles über Jesus Christus war geistlich. His birth. Was er getan hat, sein the conception, Geburt, his birth. Seine Geburt. Amen. Amen. His death. Sein Tod. His life. Sein Leben. How he loved the unlovable. Wie er die Leute geliebt hat, die man nicht lieben konnte. How he forgave the unforgivable. Wie er den vergeben hat, somebody getting den man nicht vergeben kann. You know, in the natural world, they cannot forgive. There are people they can forgive, not everybody. In der natürlichen Welt kann man einigen Leuten vergeben, anderen nicht. There are people they can love, not everybody. In der natürlichen Welt kann man einige Leute lieben. They love you nicht. When you love them. Sie lieben dich, wenn du sie zurückgibst. Aber sie hasst nicht, wenn du sie zurückgibst. Und das nimmt dir niemand übel. The Christ world is love. Aber in der Welt von Christus lieben wir. Where you hate evil. Und hassen das Böse. You hate the attitude. Wir hassen das Verhalten. You hate, we love, it is like the homosexuals. We love them, but we hate the act. Wie Homosexualität, wir lieben die Menschen, aber wir hassen die Homosexualität. Amen. Amen, weil sie teuflisch ist. God never born you as a homosexual. Gott hat dich nicht als einen homosexuellen Menschen auf he die Welt gebracht. He did not create Adam and Adam. Weil Adam and Joseph, Adam and Peter. Er hat nicht Adam und Petrus erschaffen. Amen. Two Esthers. Oder Eva und Esther. Amen. Man and male and female created Eden. Als Mann und Frau hatte sie erschaffen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We don't condemn people, we condemn the spirit. Und wir verurteilen nicht die Menschen, sondern wir verurteilen den Geist, der durch sie wirkt. We don't hate people, we hate the spirit that is behind Menschen, whatever den they are doing. Those things, evil things they are doing. Hinter den bösen Dingen, die Amen. Sie tun. Amen. We don't judge people, we judge those spirits. Wir richten nicht Menschen, sondern den Geist. Amen. Amen. Angels are not here. They are not physically here. Engel sind nicht physisch hier. Not their home. Hier, die Erde ist nicht hier zu Hause. They are of the spiritual world. Sie gehören zur geistlichen Welt. So you cannot, we cannot talk about them without talking about the spiritual world. Deswegen können wir nicht über sie sprechen, ohne die geistliche Welt zu erwähnen. The difference between the natural world and the spiritual world. Der Unterschied zwischen der geistlichen Welt und der natürlichen Welt. This world and the spiritual world. Diese Welt und die geistliche Welt. Amen. Amen. Spiritual, you know, when somebody hears of spirit, jemand geistlich hört, the first thing that comes to you is dead. Das erste, woran viele denken, ist der Tod. That spirit death, you know, we just see that anything spirit is after when you die. Dass das Geistliche erst dann anfängt, wenn der Tod erst eingetroffen ist. It doesn't mean after death. Aber das muss es nicht heißen. Our life is a spiritual life. Unser Leben ist ein geistliches Leben. It's a supernatural life. Es ist ein übernatürliches Leben. You better allow it to be. Und das müssen wir zulassen. Because Christ is not for natural. Weil Christus ist nicht für das Natürliche da. He is for supernatural. Er ist für das Übernatürliche da. It's only the supernatural that Corona cannot even touch. Nur das Übernatürliche, das kann Corona nicht angreifen. Amen. Amen. You know, it's only the supernatural. You know, that prison, even in prison, the victory is waiting for you there. Nur is somebody getting it? Ist in jeder Situation Christus. Anywhere, whatever result, egal, pass of faith. Haben, it doesn't matter to the supernatural. Dem übernatürlichen Menschen ist es egal. Is somebody getting it? But for the natural, yes, it's good you pass. Leute, ist es gut, dass du bestehst. But once it comes to the supernatural, aber who you are? Übernatürliche gehen, once du bist, because you are of Christ. Weil du zu Christus gehörst. Pass or fail does not matter. Oder durchfallen, egal. Things are working or not does not matter. Oder nicht, ist egal. Good news or bad news does not matter. Gute Nachrichten oder schlechte Nachrichten, ist egal. Praise the Lord. Amen. Because it is no longer about you, it's about Christ. Weil es geht nicht mehr um dich, sondern es geht um Christus in dir. Stop looking at yourself. Deswegen müssen wir aufhören, auf uns selbst zu schauen. See the Christ in you. Christus in uns. How do you do that? Wie tun wir das? You remember what he did for you. Indem wir uns an das erinnern, was er für uns getan hat. Amen. Amen. We love you so much. Jesus Christus liebt uns. That's why even in this church is a real blessing. Dass wir in dieser Gemeinde sind, ist ein Segen. You know, in Matthew 13, look at Matthew 13. Look at what 13. Jesus says here. Schaut das an, was Jesus Christus hier sagt. Vers 17. Matthäus 13, Vers 17. Let's read from 16, amen. 16. He said, blessed are your eyes. For they shall see, for they see, and your ears, for they hear. Why? Because of what you are hearing and what you are seeing. Amen? Amen. Matthew 17. 13, Vers 16 und 17. He said, for verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see now. They desire to see. Sie wünschen sich das zu sehen. See what you are seeing now. Das zu sehen, was hear what you are hearing now. Zu hören, was you know how people are hungry to hear what you are hearing now. Wie hungrig Leute darauf sind, das zu sehen und das Amen. Zu hören, was ihr seht und hört. And have not seen them. And to hear those things which you hear, I have not heard them. Praise the Lord. Hallelujah. You are so blessed. Wir sind gesegnet. It's a blessing. Amen. Amen. Amen. Spiritual world is here right now. Die geistliche Welt ist hier. Two worlds on earth. Zwei Welten hier auf Erden. Amen. Two worlds. Zwei Welten on earth. Auf Erden. The natural world and the spiritual world. Und die geistliche Welt. Amen. Amen. Christ's world is not a natural world. Die Welt von Christus ist keine natürliche Welt. And that is why you don't compare yourself to others. Deswegen vergleichst du dich nicht somebody's mit anderen. Getting it. Mm-hmm. It's not what they have. Sehen schon das, was sie you haben. Don't just compare yourself to others. In the natural world, yes, there's comparison. In der natürlichen Welt vergleicht man sich mit anderen. You don't want to have what they have. And that's why there's no jealousy in his kingdom. Wir wollen nicht das haben, was andere haben. Deswegen es gibt keine Eifersucht in seinem Königreich. We don't want to have what they have. Wir wollen nicht das haben, was sie haben. Because you already have what he wants you to have. Wir haben schon das, was wir haben. What he wants you to have is Christ himself, and you have Christus selbst, und den haben wir. Is somebody getting it? Christ's world is not a natural world. Die Welt von Christus ist keine natürliche Welt. If you don't understand it, du will be jealous of one another. Wirst du eifersüchtig auf andere werden. If you don't understand it, du das nicht verstehst, You will fight one another. Wirst du andere Leute bekämpfen? You will hate one another. Du wirst einander hassen. You will compare yourself to others. Du wirst dich vergleichen mit anderen. Is somebody getting it? Again, Christ's world is not a natural world. Welt von Christus ist keine natürliche Welt. Though you can live it here on earth. Auch wenn du das hier auf Erden leben kannst. You can live it here. You are living it right now. Your being here is living Christ's life. Dass du hier lebst, heißt, dass du das Leben von Christus. Until you choose Christ, no one can even be here. Weil erst wenn du dich für Christus entscheidest, kannst du auch hier in dieser Gemeinde sein. Here is not a typical church. Weil diese Gemeinde ist keine typische Gemeinde. It's not a popular church. Es ist keine. It's not a church that you know. We know we have some of us have been to churches. We know how things work. Here is just so different. Wir kennen den Unterschied. Why? Because it's based on Christ. Hier geht es uns nur um Christus. And nothing religious. Und nicht um irgendwas Religiöses. We see Christ. Wir sehen Jesus Christus. He's based on the Holy Ghost. Basiert auf dem Heiligen Amen. Geist. Amen. He is the beginning and the end of this place. Anfang und Ende von diesem Ort. Amen. Amen. And that's why it is all about our relationship with Christ. So geht es um unsere Beziehung mit Jesus Christus. And not about our relationship with any denomination. Nicht unsere Beziehung mit irgendeiner Lehre. It doesn't mean you are not to be part of God's children. Das heißt nicht, dass du nicht Teil von den Kindern Gottes sein wirst. Amen. You are to be part of it. Man sollte Teil davon sein. You are to be one of God's children. Man sollte zu den Kindern. He said, forsake not the assembly of believers. Man soll die Treffen der Gläubigen nicht versäumen. Amen. Don't forsake it. Sie sollen sie nicht versäumen. Because there is no example of Christ anywhere. Es gibt kein Beispiel für Christus auf dieser Welt. Is somebody getting it? There is no example of Christ in those places you go to. Da, wo wir hingehen, da sehen wir Christus nicht. Here remind you of Christ. Hier sehen wir Christus. The assembly of believers remind you of Christ. Die Treffen der Gläubigen erinnert uns an Christus. You might even be in your working place and there's nothing. You don't. Sometimes you don't even remember Christ. Du bist auf der Arbeit und du siehst Christus da nicht. But you cannot be in the midst of God's children and not remember Christ. Aber du kannst nicht. Is somebody getting it? Sein und dich nicht an Jesus. That's why I said, forsake not the assembly of believers. Versäume nicht die Treffen der Gläubigen. Praise the Lord. Halleluja. You choose to be in Christ's world. Sie entscheiden uns, in der Welt von Christus zu sein. Es ist eine Entscheidung. It's a choice. Jesus never forced anybody. Jesus hat niemanden gezwungen. There's somebody that's forced. Es gibt nur einen, der zwingt, das ist der Satan. If you say no to Jesus Christ, wenn du Nein sagst zu Jesus, it's automatic yes to Satan. Sagst du Ja zum Teufel. Because there is no number three. Weil es gibt keine dritte Option. You know, people they believe they want to be free. Leute wollen frei sein. I don't want to be of Christ. Ich will nicht zu Jesus gehören. I'm not of Satan. Ich will you are not the one saying. Zum Teufel gehören, aber das kannst du gar nicht. You are not the one to say. Du hast diese Gewalt nicht. The spiritual will control you. Weil das Geistliche dich kontrolliert. You submit to them. Du musst dich ihnen ergeben. They have power over you. Sie haben Kraft über dich. It's like the government of a country. Das ist wie die Regierung eines Landes. You obey them. Amen. Ihnen gehorchen. Is somebody getting it? They pass their rules and regulations and people have to obey. Sie haben ihre Regeln und du musst ihnen gehorchen. Amen. Weil es sonst Konsequenzen gibt. So also the spiritual world. You obey the spiritual world. Du musst der geistlichen Welt gehorchen, ob dir das gefällt oder nicht. If you believe it or not. Du das glaubst oder nicht. Du musst ihnen gehorchen. Yes, ich habe da ein Beispiel, weil es gibt auch manche Leute in Deutschland, die sagen zum Beispiel, ich gehe nicht wählen, zum Beispiel, ne? Okay. Sie gehen wählen, weil die wollen keine Partei, die finden Politik total blöd und alles, ne? Da sagen die ja auch, weil die sagen, die wollen halt auch nicht unter der Politiker stehen. Ja. Aber im Endeffekt sind die ja trotzdem, ja, weil diese ganzen Steuern müssen die ja auch zahlen. Das beeinflusst ja trotzdem. Die sagen, keine Partei A, keine Partei B. Aber im Endeffekt, wenn die entscheiden, du musst trotzdem also du machst trotzdem den Willen einer bestimmten Partei. Zum Beispiel. You are not going to rule yourself. Du kannst nicht über dich selbst regieren. Somebody is going to rule you. Jemand wird über dich regieren. Just like he said, talked about the political or the politician, you know. Genauso wie hier ein Beispiel von. To cast your vote. It's important. Wählen zu gehen ist wichtig, auch für Kinder Gottes. And you know, to be a politician, I don't even see it as something bad. Und ich finde es auch nicht schlecht, als Kind we Gottes want children to Politiker zu sein. We want God, imagine, imagine, imagine if somebody that is filled with the Holy Ghost is your counselor today. Ich hoffe, jemand, der den Heiligen Geist is somebody getting dein, is somebody that is full of the Holy Ghost. He's the president in America today. How will that wiedergeboren is full of Christ. That the attention, the focus is just Christ in America. The whole world will be changed. Die ganze Welt anders. Is somebody getting it? If you do not choose, wenn du dich nicht entscheidest, you know, people have, how they see things is very funny. Amen. No one is free. Niemand ist frei. Go to Romans 6. Römer 6. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 6. One out of the two must control you, Christ or Satan. You better choose Christ. Du musst dich entscheiden. You must choose Christ. Entscheid dich für so that Satan will not control you. Damit der Teufel dich nicht kontrolliert. Verse 16. Römer 6. From verse 16. He said, know ye not that to whom you yield yourself servant to obey, is servant ye are to whom you obey. You are going to obey one voice. Du wirst einer Stimme gehorchen. Christ's voice or Satan's voice. Entweder Stimme des Teufels oder Stimme des Christus. Once you say no to Christ's voice, nein, it's automatic Christus, yes to Satan's voice. Ja zum Teufel. Is somebody getting it? Whether of sin unto death, or of righteousness, of obedience unto righteousness. Praise the Lord. Hallelujah. Let us just leave it there. Amen. Amen. You are going to choose du wirst entscheiden, to obey. Wem du folgst. Life or death. Life or death. Leben oder Tod. No, number three. Da ist kein dritter Fall. If you are, you know, that is one thing with Satan. You don't need to choose it. Du musst dich nicht just say no to Jesus Christ. Sag einfach nein, it's automatic Jesus, yes to Satan. Dann bist du sein you choose him by saying no to Jesus Christ. Wir entscheiden uns für den Teufel, indem wir Jesus Christus verweigern. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You choose to be in the Spirit. Du entscheidest, im Geist zu sein. Christ's word is a life of choice. Das Königreich Gottes ist ein Leben voll von Entscheidungen. Choice. Entscheidungen. He's still knocking. Er klopft immer noch an deiner Tür. He's still knocking. Er klopft immer noch an deiner telling Tür. Telling you, allow me to help you to take decision. Hilf mir, dir Entscheidungen abzunehmen. If even you are a child of wenn God, wenn du ein Kind Gottes bist, he is still knocking. Er klopft dennoch an. You know, is it on Revelation? Revelation 3. So let's go there. Offenbarung 3. Let's see. Revelation 3, yes. We read from 19 and 20. 19 und 20. He said, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. He loved repentance so much. Er liebt Buße. Amen. Amen. He loved repentance er liebt so Buße. Much. Amen. Amen. There are a lot of things we did not know that we have been doing. And when once we now know the truth, that's why I love it so much with you children here. Die vier Dinge, die wir vorher nicht wussten. You love repentance. Und wenn er sie uns dann offenbart, tun wir Buße und tun sie dann. Amen. Und das liebe ich auch an uns Kindern Gottes hier in dieser Gemeinde, dass wenn wir unsere Fehler einsehen, dass wir Buße tun. As many as I love, I correct. If he loves you, he corrects you. Wenn er dich liebt, dann it means if he doesn't love you, he doesn't correct you. Wenn ich dich lieben würde, würde er dich nicht verbessern. It means once he corrects you, wenn er dich verbessert, through any of God's children, durch die Kinder Gottes, you are to be grateful. Solltest du dankbar dafür sein. That is a reminder for you that he loves you. Dass er dich liebt. Is somebody getting it? Amen. That should be a reminder for you that das sollte dich he erinnern, loves me so much. Dass er mich liebt und dass er mich sieht. Amen. Amen. Not to be provoked. dass wir not to be offended, nicht not to be angry, frustrieren lassen von der Verbesserung, was wir uns nicht grudges in our heart. Kränken lassen von der Verbesserung. Imagine how he spoke to me. Dass wir uns nicht before everybody. Angegriffen fühlen. Love me, will love you to be before everybody. Und liebe es sogar, wenn es vor der ganzen Runde passiert. So that everybody will know how God loves. Damit jeder weiß, wie sehr Gott. Somebody gets in it. Everybody will know how Christ loves you. Damit jeder that's weiß, wie sehr Christus deine Veränderung will. Amen. Amen. Instead of you to be offended, just love it. Anstatt wütend zu sein, sei dankbar dafür. That is not even privately. Das ist nicht privat. The correction is not even private. But openly. Passiert, that everybody know that you love me so du much. Mich liebst, Herr. Because you only correct those you love. Weil nur die verbessern, is somebody die getting liebt. It? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 20. Behold, I stand at the door and knock. He's still at your door today, knocking. Immer noch an deiner Tür und klopft an. Because every minute, every second, weil you take decision. Jede Sekunde triffst du eine Entscheidung. You're coming here today, you take dass du decision heute hier sitzt, ist eine Entscheidung. Amen. Amen. Once you leave here, you are going to take decision. Wenn du hier weggehst, wirst du wieder Entscheidungen treffen. To open the Bible, you are going to take decision. Ob du die Bibel öffnest, ist eine Entscheidung. To write something down, you are going to take decision. Eine Entscheidung. You know, decision is just everywhere. Überall sind Entscheidungen. He's still knocking. Und er klopft telling an you, und sagt, allow me to help you to take lass decision. Zu, dass ich dir helfe, diese Entscheidung zu nehmen. Is somebody getting zu treffen. Amen. Amen. He wants to help you. Er will dir helfen. It's not once you are born again, you take decision by yourself. Es ist nicht, du bist wiedergeboren und dann triffst du die Entscheidung that's, für dich selbst. You know that you are born again does not threaten Satan. Weil deine Wiedergeburt ist keine Gefahr für den Teufel. It's not threatening. Es ist keine Bedrohung für den Teufel. He knows it's a matter of time. Because until you know the truth, you are never free from him. Es ist eine Frage der Zeit, bis du dein Erlöser before you go back. Es ist eine Frage der Zeit, bis du wieder zurück before you can start regretting. Erbrochenen gehst, bis why du wieder born again? Zu bereuen. I thought there would be no problem. Ich dachte, es gibt keine Probleme, wenn ich somebody Jesus habe. In it. That you are born again does not threaten him. Dass du wiedergeboren bist, macht ihm keine Angst. He knows that you don't even know er weiß, dass du die Wahrheit nicht erkannt hast. Some of us do not even know. We don't know the definition, the real meaning of being born again. Einige von uns wissen schon, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. You know, they use it everywhere, born again, born überall again. Überall sagt man, spricht man von Wiedergeburt und niemand weiß, was das wirklich bedeutet. No, John 3 talks about it. Jesus. Johannes 3 spricht Jesus davon. Say you have to be born again. Du musst wiedergeboren sein. And Satan is using it so much. Der Teufel nutzt diesen Begriff. It is true. You know, all these Muslims, they have to renew their mind before they can explode and kill people. Sie erneuern ihre Gedanken, damit sie sich in die Luft jagen für ihren Glauben. Amen. They have to be born into that satanic world. Sie werden diese Teufel. I don't know if you are getting it. Hineingeboren. Until you know, you have to live. You have to really be part of that to be able to obey Satan fully. Du musst sozusagen den Teufel zum Vater haben, damit du diese Werke tun kannst in seinem Namen. Amen. You are going to believe. You must believe what they are preaching before you can do those things. Du wirst das. Those things they will not change your system, your ways of thinking. Du wirst das, was sie predigen, glauben müssen, damit es dein Denken und dein Verhalten ändert, damit du genau das tust, was sie dir sagen. So also is Christ's word. Genau so ist es bei Christus. Christ's word, you know. I just thank you. Let me leave there. So that we'll go further. He said, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and I will sup with him and he with me. Praise the Lord. Hallelujah. Keep on opening the door for öffne him. Ihm immer wieder die Tür. You know that we make mistake is not the end of the world. Dass wir Fehler begehen, ist nicht das Ende der Welt. Amen. Amen. Don't allow that mistake to take you away from Christ. Lass nicht zu, dass dieser Fehler dich wegnimmt von Christus. Instead, let it push you further to Christ. Lass lieber zu, dass dich näher an Christus bringt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I thank God for some of you here. Ich danke Gott für einige von uns hier. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's life, you know, Christ's word is a word of choice. You choose. Du entscheidest, to be born into that very world. In diese Welt hineingeboren. You choose to live there. Ob du dort lebst. You choose. Du entscheidest, to have everything there. Ob du das annimmst, was da ist. To belong to that very place ob and du to remain. Hingehörst, to du continue. Bleibst, und ob du dort weiter go to James, the book of James. Jakobus. Look at what James said. Because you can be there, you can start and not be able to continue. Denn du kannst dort anfangen, aber es nicht zu Ende bringen können. You know, salvation is every day. Errettung ist jeden Tag. Somebody getting it. Salvation is every day. Errettung ist jeden Tag. That you are saved to yesterday does not mean you are saved today. Dass du heute wiedergeboren bist, heißt, dass du morgen wiedergeboren bist. Es ist eine kontinuierliche Entscheidung für Jesus und gegen die Welt. You continue to choose. Wir entscheiden uns weiterhin für Jesus Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Can you help us to read verse 20? Let me see. From verse 19 to 21, first of all. Jakobus 1. 19 bis 21. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schutz, allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Amen. Here is talking to believers, here, your children. Das geht an Gottes Kinder. Amen. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Amen. Amen. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engraved word, which is able to save your soul. Remember, spirit, soul, and body. Erinnert euch an Geist, Seele und Körper. It's telling you to allow what you have in your spirit to come to your soul. Wir sollen zulassen, dass das, was in unserem Geist ist, in unserer Seele ist. Your soul needs salvation. Unsere Seele braucht Errettung. Amen. Amen. But be ye doers of the word, 22. And not the hearers only. Deceiving your own selves. Somebody getting it. Mm. Amen. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. It's not when pastors is there. Es geht nicht um deine. Oh, God, children are there. Es geht nicht um deinen Auftritt, wenn even der Pastor when they are not there, are you for Christ? Es geht auch nicht um deinen Auftritt, wenn Kinder Gottes vor dir stehen, sondern wie ist dein Leben nach der Gemeinde. Your places of work is just auf der Arbeit. You know, we are not there with you. Wir sind da nicht bei dir. You know, believers are not there. Gläubige sind nicht mit dir auf der Arbeit. Die Familie ist nicht but da. You are there with aber those du bist people da mit diesen Menschen. But we do allow Christ to shine. Aber lässt du zu, dass Christus durch dich lebt? Will you reveal who you are? Wirst du offenbaren, wer du wirklich bist? That's who you are. Denn das ist deine wahre Identität. Just like the prayer request Ogeva made today. Aber das Gebetsangelegen von Ogeva. You know, Paul was always praying that. Paul hat immer dafür gebetet. That to be bold, to dass er mutig Christ ist, Christus zu predigen, egal wo er ist. And never be afraid of sich nicht schämt, to job if I do it. Und keine Angst hat, gekündigt zu werden. Amen. And never to be afraid of parents, of children, of whoever. But to that the Holy Ghost boldness. To keine Menschenfurcht zu haben. To be there. Und diesen Mut. Des Heiligen Geistes zu haben. It was always Paul's prayer. Es war sein Gebet. That to be able to speak Christ anywhere Christus he goes. Predigen, egal wo er ist. That's your life. Das ist unser Leben. Again 22. But be ye doers of the word and not the hearer only. Deceiving your own selves. There are a lot of things that I still hear from people. God, you know, hear that. Sometimes I'm surprised to hear those things. I don't like viele Sachen, die ich höre von uns Kindern Gottes, die mich immer noch überraschen. how we speak, how wie wir sprechen, how we don't just believe God. Wie unser Unglaube immer noch ist. As you know, God's children, they don't want you to know about them because so that you will not plant unbelief into their hearts. Is it not funny? Oder dass wir einander nicht vertrauen im Glauben. Yeah. They cannot, you know, we want to, you know. The other day I talked about if God reveals somebody to you, you go to your, the first person you go to your pastor. Ich habe letztens darüber geprägt, dass wenn der Herr dir offenbart, dass irgendjemand deiner Ehemann ist oder eine Ehefrau, ist die erste Ansprechperson, physische Ansprechperson für dieses Thema dein Pastor. You know, God children, you know, some are saying, oh, you're supposed to be God children all together. No, you know, no one can trust you. Ein paar Leute haben gesagt, ja, aber wieso sind es nicht Kinder Gottes, mit denen man zuerst redet? Aber kann man den Kindern Gottes trauen? You know, what comes out of your mouth alone is already dead. Ist schon tot. You know, when you don't know, you don't allow your body to be a vessel always for Christ. Du lässt nicht zu, dass dein Körper ein Werkzeug des Herrn ist. Amen. Amen. Wie soll man dir dann geistliche Dinge anvertrauen? I can't, you know, something like that. Because you are going to plant seed. Weil du wirst Samen sehen. Amen. Something is going to come out from you. Etwas wird aus dir rauskommen. Is it going to be Christ or Satan? Christus sein oder der Teufel? Ah, it's not possible. There's nothing like that. Oder wirst du Unglauben sprechen über diese Sache? No one trusts you. Niemand vertraut dir. Your ways, your attitude, your different things that you do, can you know? The people can just see it as plain and clear that you are not to be trusted. Deine Worte, deine Taten zeigen einfach, dass man dir im Glauben nicht vertraut. Though you have been years in the house of God. Obwohl du schon Jahre im Haus Gottes bist. You are still like a baby. Ich Jahre ein Kind Gottes nennst. Amen. Dennoch bist du immer noch wie ein Säugling. Praise the Lord. Halleluja. Verse 23. He said, for if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetting what manner of man he was. You know, if I look at myself on the mirror. Wenn ich mich selbst im Spiegel anschaue. No one have ever seen his face. Niemand hat sein Gesicht mit seinen eigenen Augen schon mal gesehen. Wer hat mit seinen eigenen Augen sein eigenes Gesicht gesehen? Das geht gar nicht. No matter. Egal wie sehr du deine Augen verdrehst, kannst das nicht. You have to go to the mirror. Du musst zum Spiegel gehen. Du musst dich auf den Spiegel verlassen. You know, after seeing yourself in the mirror. Und nachdem du dich im Spiegel gesehen hast. You are no longer the, you live there. Gehst du weg vom Spiegel. You're in another place. And somebody is telling you, look at something here. Und jemand sagt dir, du hast da irgendwas. But you are just seeing yourself in the mirror. Ah, du warst gerade am Spiegel. Yeah. And you know, somebody is telling you, see something here. Und da war alles in Ordnung, aber jemand sagt dir, du hast da was. And you are saying, hey. Then you run there again. Und dann gehst du zurück zum Spiegel. Amen. Gucken, so see it again. Let us read it. He said, for if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetting what manner of man he was. You are just look at it. Du warst gerade. And somebody is telling you something else. Aber jemand sagt dir gerade, da ist was stimmt was nicht mit deinem. You have forgotten what you have seen. Aber du hast vergessen, was du im Spiegelbild gesehen hast. Don't know if you und deswegen glaubst du dem, was jemand anderes sagt. Amen. But whosoever looketh into the perfect law of liberty, law of freedom. Law of Christ. Gesetz der Freiheit, Gesetz von and not law of Moses. Und nicht das Gesetz von Mose. Amen. Amen. Law of Christ. Gesetz von Christus. The law of liberty. Gesetz der Freiheit. Liberty means freedom. Freiheit. He came to free us. Denn Jesus ist gekommen, uns we frei zu machen. Bondage. Wir waren in Gefangenschaft. We are free. Jetzt sind wir frei. You know that, you know. Anytime I think of freedom, wenn ich über Freiheit nachdenke, remember Paul and Silas. Erinnere mich immer an Paulus und Silas. You know, they don't believe that though they are in prison, that does not mean they are not free. Sie haben einfach geglaubt, dass selbst wenn sie im Gefängnis sind, sind sie immer noch frei. The natural will say you are not free. Das Natürliche würde sagen, du bist nicht frei. And that's why when the prison there was earthquake and you know the gate was open for them to go, they did not leave. Weil als sich dann die Gefängnistüren geöffnet haben durch das Erdbeben, standen sie immer noch da und haben den Herrn weiterhin gepriesen. Because it is not what mark of freedom. Weil ihre Freiheit nicht die Freiheit dieser Welt ist, sondern die Freiheit von Christus, die unabhängig vom Ort ist. It doesn't matter where I am. Egal wo ich bin. Prison or outside. Gefängnis oder am Strand. I am free in Christ. Ich bin frei in Christus. I'm free in Christ Jesus. Ich bin frei in Christus Jesus. That's the freedom. Das ist die Freiheit. That's what, that is the liberty. Das ist die Freiheit, von der er spricht. Perfect law of liberty. It's perfect. Es ist vollkommen. And continue therein. He said, "You continue." Und du bleibst da drin. You continue to live there. Du bleibst da drin. He wants us to continue to live in this world. Weil er will, dass wir weiter in seiner Welt leben. It is not visiting. Dass wir diese Welt nicht besuchen. Amen. Amen. If there's any place you are to visit, it should be the natural world. And wenn es einen Ort world. Gibt, den du besuchen sollst, dann diese natürliche Welt, vielleicht. You know how you know. We visit Nigeria today. Wir haben Nigeria besucht. This time, amen. We don't live there, but we visit. Wir leben dort nicht. Wir besuchen den Ort. Amen. Amen. So how many times in a year? Sometimes the whole year we don't go. Manchmal we don't visit there. So also, you live in Christ's world and not visit. Genauso. Is somebody getting it? In der Welt von Christus und besuchen diesen Ort nicht. You know your natural. You know where you are from. Some are from Congo, some different places. Say, Ghana. You know you are in Deutschland. Just think of how you visit. Wie oft besuchen wir diese Länder? So few, so seldom. Relativ selten. Amen. So few. The whole year you don't go there, you don't visit it. Warst du nicht da? That should be what it is for you. Du solltest sein für dich in der Welt von Christus. Und die natürliche Welt. Some of us, you know, we don't even remember. We don't remember even going there. Eine von uns, wir vergessen nur, dass wir da waren. Amen. Amen. But whosoever looketh into the perfect law of liberty and continued therein, he be not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. Praise the Lord. Hallelujah. It is only through Christ you can be in his world. Nur durch Christus können wir in seiner Welt sein. And not through Moses. Nicht durch Mose. Not through any religion. Nicht durch irgendeine Religion. It is only through Christ. Nur durch Christus geht you das. Can be in Christ's world. Können wir in der Welt von Christus sein. Amen. Amen. Your relationship with him. Unsere Beziehung it mit means ihm. You are in his world. Das heißt, dass wir in seiner Welt sind. Amen. You are praising him. You are no longer in this world. You are in his world. Welt, sondern seiner Welt. You are worshiping him. You are no longer. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know whatever you know. Once you choose him, you are no longer of here. You are now of there. Von dort. You're thinking of, you're meditating on what he did for you. Über das, was er für uns getan that hat. Is how you live there. So leben wir dort. It is so better for us to be there. Und es ist besser für uns dort zu sein. Live there, please. Lebe dort. The spiritual world is more powerful than the physical world. Die geistliche Welt ist kraftvoller als die physische Welt. Both sides. Auf beiden Seiten. That is Christ's side and Satan's side. Ob es teuflisch ist oder ob es ein Christus ist. Both beides more powerful than the physical world. Als das physische. There are some movies today and drama. You know, this movie drama. They are trying to show people to tell the world that there is another world. Es gibt ein paar Filme oder Serien, die uns zeigen wollen, dass es eine geistliche Welt gibt. That there is another world. Dass es noch eine andere that is Welt different gibt, from this world. Die anders ist als diese Welt. Amen. Amen. The doctrine of angels is a very important doctrine. Die Lehre der Engel ist eine sehr wichtige Lehre. Amen. Amen. Very, very important. Sehr wichtig. You are to believe in angels. Sie müssen an Engel glauben. Amen. An ihre Existenz. That they exist. It's not worshiping them. You have to know that they exist. Du musst wissen, dass sie existieren, aber sie nicht anbeten. Amen. Amen. There are many places in the Bible that tell us that. Es gibt viele Stellen in der Bibel, wo wir das sehen. You are to believe in the existence of angels because Jesus believed in angels. Wir müssen an die Existenz der Engel glauben, weil Jesus auch daran geglaubt hat. He believed it. Er hat Amen. Amen. In Matthew 18, verse 10. Matthäus 18, Vers 10. Let us go there. Jennifer will help us to read. Matthew 18, 10. Matthäus 18, Vers 10. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Matthew 18, verse 10. Are you there, please? Mm-hmm. Achso, soll ich hier? Achso, ja. Entschuldigung. seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Jesus is the one speaking here. Jesus spricht hier. He's talking about angels. Er spricht über Engel. Amen. He said, take heed that you despise not one of these little ones. Mm-hmm. Talking about you and me. We are the little ones. Wir sind diese Kleinen. He said, for I say unto you that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Their angels is in the presence of my Father in heaven. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you do not believe that there are angels, or angels, as God's children, if you do not believe anything about angels, then you are not of Christ's kingdom. Because Jesus just mentioned something of angels there. Amen. Wenn wir das nicht glauben als Kinder Gottes, dann stimmt was nicht. Weil wenn unser Vater das glaubt, weshalb glauben wir das als seine Kinder nicht? After the temptation, if you go to Matthew 4, go to Matthew 4. Look at what angels, the job of the angels here. One of their jobs. Amen. Mm-hmm. Matthew 4, verse 11. Matthäus 4, Vers 11. Okay. Who will help us to read? Tanya, can you help us to read? Matthäus 4, Vers 11. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten ihn zu und dienten ihm. Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. Praise the Lord. After the temptation, the devil left him, left Jesus, and the angels came and ministered unto him. Nach der Versuchung ist der Teufel weggegangen und die Engel sind gekommen, um ihm zu dienen. You know, we are not to think that man is the highest form of created beings. Aber wir sollten nicht denken, dass der Mensch das krasseste erschaffene Wesen ist. Von we are not. We are not the highest form. Wir sind nicht die höchste Schöpfung. Amen. Gottes. The natural man. Angels are greater than the natural man. Weil Engel sind größer als physische you Menschen. You are only greater because you have Christ. Wir sind nur größer als sie, weil wir Christus somebody haben. Somebody getting it? Why angels can kill thousands? So, you know, angels are so powerful. Weil Engel sind kraftvoll. Ein Engel kann, Amen. Kann tausende von Soldaten töten. Auf that is so we go to the different types of angels. Amen. Kinds of angels. Verschiedene you know? Engel. There are different between man and animal form. Es gibt einen Unterschied zwischen man and animal form. That is under. So also the difference between God and man. There are existing beings between. Es gibt einen Unterschied between God and man. Menschen und Tieren. Noch einen Unterschied zwischen Gott und den Menschen. Amen. Amen. In between is the angels. Und zwischen Gott und den Engeln, dazwischen sind die Engel. Between God and man is the angel, their world. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There is from man going down different pieces of things. Und nach den Menschen kommen andere Wesen. Amen. There are things down. And from man going up, there is various type of beings between God and us. Aber vom Menschen aus gibt es verschiedene Wesen und dann kommt Gott als der Schöpfer von allem. Between man and God, there are a lot of spiritual things. Zwischen den Menschen und Gott gibt es viele geistliche Dinge, die dazwischen existieren. Some you, we cannot even explain it. Einige können wir nicht mehr erklären. Amen. Mhm. Around us, there is a spiritual world. Um uns gibt es eine geistliche Welt. Even in the natural world, there are things your natural eye cannot even see. Selbst in der natürlichen Welt gibt es Dinge, die deine Augen nicht sehen können. Even like germs. Wie Bakterien beispielsweise. Bakterien. Yeah, your eyes cannot even see everything. Deine Augen können das nicht sehen. Amen. Mm. Around us there is a spiritual world. Far more. There are more people there than even here. Gibt es eine geistliche Welt und da gibt es mehr Wesen als hier auf dieser Erde. Around us, there is a spiritual world. Um uns herum ist eine far more Welt, powerful than kraftvoller the earth. Als die Erde. Praise the Lord. Hallelujah. Let us quickly go to one place. Second King. Zweite Könige. Second King. They are so powerful. Amen. Amen. Second King 19. Zweite Könige 19. Said, and it came to pass that night that the angel of the Lord went out and smote in the camp of Assyrians, 185,000. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. 2. Könige 19, Vers 35. Und es geschah in derselben Nacht, da ging der Engel des Herrn aus und er schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. You can see just for a night. In einer Nacht. How? You know, just one angel. Ein Engel. Amen. They are more resourceful than the earth. They are invisible world. Sie sind unsichtbar. Invisible world means you cannot be there with your five senses. Und das bedeutet, dass da wo sie sind, da kannst du mit deinen fünf Sinnen nicht sein. Invisible world means the natural people cannot see it. Die natürlichen Leute können das nicht sehen, was unsichtbar ist. Invisible world eine means the natural people cannot see. Die natürlichen Menschen können das nicht sehen. Your eyes need to be open deine Augen to see müssen geöffnet sein, um das just zu sehen. Just like Elisha's servant eyes were open. Genauso wie die Augen von Elisas Knecht wurden geöffnet. Ich habe dazu eine Frage. Wenn du sagst invisible world, also die unsichtbare Welt, heißt das aber trotzdem, dass die Engel einen physischen Körper haben, oder? That the angels have a physical body, because we said before that if you're only a spirit, you're like illegal on earth. Mm-hmm. So you need to have a body. Mm-hmm. Otherwise, the angel cannot like kill all those people. Mm-hmm. So, haben die Engel? Angels can come as they can come as a man. Also Engel können auch als Menschen kommen. That's one thing with angels. Angels have the power to take your body. Engel haben die Kraft, Körper einzunehmen and use it. Und sie zu nutzen. Amen. Amen. we will go deeper into it. Amen. The Germans said they can wonder. They can take They can take your body, and you know until they appear as a person, you cannot even see them. Weil erst wenn sie als Person erscheinen, kannst du sie überhaupt wahrnehmen. You cannot see them. Sonst kannst du sie gar nicht sehen, weil sie Geist sind. Amen. They have to take somebody's body to be able to look at the two men that were sent to Abraham. Und genauso ist es mit den zwei Männern, die zu Abraham geschickt worden sind. That was Sodom and Gomorrah. Sodom und Gomorrah. If you still remember the story. Wo es um die Errettung von Lot ging. Amen. Two men have to go to Abraham to zwei negotiate. Menschen sind zu Abraham gekommen, um mit ihm zu verhandeln. To inform Abraham what was going to happen. Abraham zu sagen, was passieren wird. Amen. Amen. Because God is going to go through somebody. Weil Gott wird durch jemanden gehen. Amen. Amen. So you know, these two angels, they appear as two men. That they are men does not mean angels are men. They don't use it masculine to describe them. Amen. Und nur weil sie sich als Männer aufgetaucht sind, heißt es nicht, dass sie Menschen sind. Mm-hmm. So if you explain it like this, it means they possess like somebody else. But I thought the angels have like a permanent physical body. No. Which are still invisible except God shows them. Okay. They are spirits. Sind Geist. They don't have a body. Sie haben keinen Körper. They don't have invisible body. Sie haben keinen unsichtbaren Körper. Amen. Amen. They can take anybody's body. Sie können Körper einnehmen. They are not your dead family. Und sind auch nicht deine toten Verwandten. We go there. Those ones they are in the front. Amen. Mm-hmm. They are not your dead family. You know when people die, they say they are now angels. It's a big lie. Aber paar Leute sagen, wenn deine Leute sterben, sagen, die Bibel sagt, we will be like them. Die Bibel sagt, wir werden so wie sie sein. Amen. Amen. It did not say we will be angels. It said aber we will be like them. Dass wir zu Engeln werden. We will now be spirit. Wir werden Geist sein. Amen. Amen. Having no body. Kein Körper. Amen. Haben. That we can move at any time. We can be anywhere at any time. Egal, wo wir hinwollen. Is somebody getting it? Vielleicht können wir auch die Fragen am Ende machen, weil ich glaube, du hast noch viel zu sagen. Ja, ja, there are lots of things to preach. Amen. Yeah. Praise the Lord. Amen. They are invisible world. Invisible means you cannot be there with your five senses. Das heißt, du kannst nicht da sein mit deinen fünf Sinnen. Invisible means the natural man cannot see them. Dass der natürliche Mensch sie nicht sehen kann. Amen. The natural man cannot see. Go to 1 Corinthians 2, please. 1. Korinther 2. 1 Corinthians 2. Angels are not newborn babies. Amen. Engel sind keine Babys. You know, they draw a newborn baby, put a forget. Is it forget on their back? Uh-huh. And they put wings in there. That's not angels. Angels are spirits. They put forget on their back. Just so that. Flügel. Okay. 1 Corinthians 2. 1. Korinther 2. Verse 14. It says, but the natural man receive not the things of the Spirit of God. Barbara, can you help us to read that? Yeah. Verse 14 of 1 Corinthians 2. Mm-hmm. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist, denn es ist ihm Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt wird. But the natural man receiveth not the things of the spirit of God, for they are foolishness unto him. Mm-hmm. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Mm-hmm. Invisible means it is foolishness unto man. Unsichtbar heißt, dass es Dummheit ist für die Menschen. Look at 1 Corinthians 1, verse 18. Very close 1, to where we just read. Amen. He said, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. You know, things of the spirit are so simple. Dinge des Geistes sind einfach. They are so simple. Sie sind einfach. And they are so small. Sie sind klein. And they are so easy. Sie sind leicht. Things in this world are so difficult. Aber Dinge auf dieser Welt sind kompliziert. To be famous in this world is so difficult. Reichtum zu erlangen, to be great in this world is so difficult. But to be great in Christ's world, he said, you are to be the large, the one that helped the other. Das ist so simple. Heißt einfach der Kleinste zu sein, im Königreich. You know, that to be saved, to be a believer, to be a child of God. The gospel, through the gospel. And it's so simple that people cannot even believe it. Es ist so einfach, dass Leute das gar nicht ernst nehmen. The natural man is used to hard work. Weil der natürliche Mensch ist daran gewöhnt, sich Dinge zu erarbeiten, have to pay, erarbeiten, sich Dinge zu bezahlen. Is somebody getting it? For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. The message of Christ is so easy. Die Botschaft von Christus ist einfach. Because the hard work, he did it. Diese harte Arbeit hat er getan. Amen. He now gives you to rest. Er hat dir jetzt die Zeit der Ruhe gegeben. That's why in Matthew 11. You go to Matthew 11. Amen. Amen. Matthew 11. Matthäus 11. You know, we also call it a mustard seed. Er hat es auch einen Senf. A mustard seed, that seed that is so small, but once you plant it, it's greater than all the trees. Aber wenn er eingepflanzt wird und wächst, ist es einer der größten. Amen. Then in Matthew 11, that's why he said to you. Das hat er in Matthäus 11 gesagt. He said, come unto me, all you that labor. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig beladen seid. No matter what whatever you are facing, egal, was come du unto kriegst, me. Komm zu mir. I am the one that do the job. Ich bin derjenige, der and now I'm tut. The one to walk. Ich bin derjenige, der while arbeitet, you rest. Während du dich ausruhst. Is somebody getting it? Matthew 11. Matthäus 11. From verse 27. 27. He said, all things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son. And he to whosoever the Son will reveal him. Praise the Lord. Hallelujah. Come unto me, all you that labor and are heavy laden. Talking to you and me. Mm-hmm. If you are in this world, if you are not heavy laden, it means you are not here. problem everywhere. Before, you know, if you don't have any problem to even look at, then wait till the next day or some minister. Wenn du heute kein Problem hast, warte bis zur nächsten Stunde, bis zum nächsten Tag. Kommt immer irgendwas Neues. He said, I will give you rest. Jesus sagt aber, ich gebe euch Ruhe. Because he is the one to carry the load. Weil er derjenige ist, der die Last trägt, während wir uns ausruhen. God, children, that load, that job does not belong diese to Aufgabe you. Diese Aufgabe gehört nicht uns. And that's why, you know, men died very early, especially in Africa. In Afrika sterben Männer sehr früh. Because they want to be there for the family. Weil sie der Kopf der Familie sein wollen. There are, you know, some even in Europe, yeah, they resort to alcoholica. Oder auch in Europa, die Leute, diese ganze Last, diese ganze Arbeit, sorgt dafür, dass sie sogar anfangen, zum Alkohol zu greifen, um sich zu entlasten. Praise the Lord. You see, you know, because, you know, God did not say the man, the husband should take care of the family. Gott hat nicht gesagt, dass der Mann auf die Familie Acht geben soll. He did not say the man should take care of the family. He said the man should bring the family to him. Der Mann soll and die Familie he will take care of the family. Verweisen und Gott selbst wird auf diese Familie. But the man always want to take care of the family. That is where the problem is. Das ist das Problem. That load is not the natural man cannot carry it. It's too heavy. Du wirst darunter zerbrechen. And that's why at the end there's no amount of, you know, you say, where did I miss it? Where did I go? Am Ende wirst du dich fragen, was habe ich falsch because gemacht? You are the one that have been doing the job. Weil du die ganze Zeit arbeitest. You know, I was just. sometimes people just look at, okay, everything is so wonderful. But later, after years upon years, you know, something is popping up from somewhere. Don't child is there's fight between God and the children. There's rebellion here or there. You know, just you know. The wife, there's problem, and the you know, things that have been so good for 10 years, 20 years. And it's as if the family is moving towards the right direction. And the man believes that he is just in control of everything. Am Anfang ist alles gut aussehen und gut Christ. Aber irgendwann wird dieser Same, den du gesät hast, nämlich dieser Unglaube, dieses Christus verweigern, wird irgendwann Frucht tragen. Und die Frucht davon zeigt sich dann in deiner Familie. He did not say man should take it. He said man bring the family to me and I will take it. Er hat nicht gesagt, dass der Mann auf die Familie achten soll. Man never know what is good. Der Mann soll die Familie zu Christus führen und er wird auf sie aufpassen, weil der Mensch weiß nicht, was gut ist. And there is opposition here on earth. Und außerdem gibt es noch einen Feind dazu. That will frustrate the man. Der den Mann frustrieren wird. And the best of you is never enough. Und dein Bestes wird nicht reichen. But the little Jesus did, is aber doing kleine, is more than Christus enough. Getan hat, reicht, mehr als genug, wenn wir es ihm übergeben. You are not the one to be in charge of the family. Du bist derjenige, der diese Familie hält. Allow Christ to be the head. Lass nur Christus der Heil. Is somebody getting it? Tell your wife about Jesus Christ. Erzähl deiner Frau über Christus. Tell her it is the fear of the Lord and not the fear of you. That is the beginning of wisdom. Die Furcht, die du vor mir hast. You know, parent men, you know, my father was one of them. Mein Vater war genauso. You know, they treat the wife, you know, shout so your wife, it's come, everybody's afraid. Before you say something, that's not Christ. Der Mann ist sozusagen das. No one can speak with you. Der Angst. People are full of fear. Der Mann kommt. I don't want to provoke somebody. Angst. Keiner will was sagen. You're going to fire. I said, I feel drawing you back. Don't leave you to go there. Und weil man dann halt so viel Angst hat für diese Person, selbst wenn diese Person in den Abgrund läuft, sagt man der Person nichts. You know, that job is not for you to do. Das ist nicht deine Aufgabe. Don't get on. You cannot play the part of Christ. Gott zu sein, dieser Vater. He has his own job. Jesus man, you have your own hat job. Seine Aufgabe und all you Aufgabe. Need to do is just was point them to Christ. Als Ehemänner ist Jesus Christus, die Familie auf Jesus Christus verweisen. Tell your wife sag about Jesus Christ. Jesus Christus ist der Fels. That it is the fear of Christ and not my es ist it's not my fear. Seine Furcht, die uns leitet. But we want to show that he's afraid of me. Aber wir rühmen is uns, somebody wenn getting unsere it? Familie vor uns Angst und Respekt hat. Tell the children that it is the fear of the Lord that is the beginning of wisdom, the beginning of knowledge. Selbst die Kinder müssen verstehen, dass es nicht um die Furcht vor dir geht, sondern um die Furcht des. And not the fear of mother and father that is the beginning. You are planting dirt into those children's life. They will be destroyed. In das Leben dieser Familie. Because the fear of parents can never save them. Die Furcht vor Eltern wird sie nicht erretten. It's destruction. It's Zerstörung. That's what is everywhere. Und das sehen wir überall. In Afrika besonders, die Furcht vor Eltern. It's a matter of time, es ist Frage der Zeit, bis diese Kinder sich gegen dich wenden. Because far from the beginning has been the fear of them, the fear of them, the fear of them, the fear of them, the fear of them, the fear of them. Du hast Nase voll. Irgendwann haben die Kinder die Nase voll von dir. I cannot have it anymore. Und sagen, they leave. Du gehst mir auf die Nerven. But if it is Christ. Aber wenn es Christus ist. Oh, Daddy, thank you. Amen. Amen. And that's why he wants us to train our children. Deswegen will er, dass wir unsere Kinder let it be the fear of the Lord. Mit der Furcht and not the fear Herrn. Of daddy. Und nicht vor der the natural father, the natural mother. Vor der Furcht von den natürlichen Eltern. Point them to Christ. Verweise sie auf Christus. Amen. Amen. Help them to know Christ. Hilf ihnen, Christus zu erkennen. Is somebody getting it? Mm. Verse 29. He said, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. And you shall find rest unto your soul. Praise the Lord. Hallelujah. His system is so easy. Dein System ist einfach. It's so free. Es ist frei. You see, you are so. There is no condemnation. Das keine Verurteilung. If even a whole day you did not read the Bible, das sind nur den ganzen Tag religion will not like this. Religion read Bible 24/7. Das nicht. All you need to do is to remember who your father is. Just read, will not want to read any Bible. Just die Bibel nicht. Is somebody getting it? So that the father will love him. Damit sein Vater ihn liebt. Amen. You know, Sarah. We don't want to read, you know, just, you know, have to do something so that the Father love. This the love is just there. Tut nichts, um ihren Vater is somebody getting it? Liebe ist einfach if, da. That's why I said unto you, we are like these little children. We are not yet there. Sind wir angekommen. That the children, they don't believe, they never work for their love. Sie arbeiten they never work for their father to love them. Sie arbeiten nicht für Liebe ihres Vaters. Until we are doing something for him, or what please, what we believe please him. We never believe that he's pleased with us. Aber wir haben erst immer Ruhe, wenn wir meinen Dinge zu tun, die Gott gefallen. You know our babies here. Unsere Babys hier. You know even with the shit on their body. Their parents, their place. Das können sie sich everywhere smell it. Voll machen. For us is scenty. Und alles riecht. Für uns das ist es schlimm. Wir machen es weg und lachen drüber. Praise the Lord. You know he's always there for you. Er ist immer da. Amen. Amen. The spirit world is there for you. Die geistliche Welt ist da. Remember to be there. Erinnert euch da zu sein. Remember to be in the spirit world. Erinnert euch in der geistlichen Welt zu sein. Amen. That world belongs to us. Diese geistliche Welt. You can never talk about the angels without talking about the spirit world. Amen. Amen. Because that is where we belong. In dieser Welt gehören wir. Here the Lord is taking us to a different direction in it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Things there does not make sense to the natural man. Und die Dinge in der geistlichen Welt machen für den natürlichen Menschen keinen Sinn. You can go to that world and come back. Du kannst zu dieser Welt hingehen und wieder zurückkommen. You can't sit there and even come back. Du kannst dort sehen und wieder zurückkommen. You know, the old, we are always going and coming. Die Leute im Alten Testament. But the new said we are to live there. Sie waren immer im Geist und waren wieder außerhalb vom Geist. You know, the old, they could not live there. They could not live there. They were only able to go there and come back. Aber im neuen Bündnis, im Neuen Testament, heißt, sagt Jesus, wir sollen dort leben. Im Alten Testament konnten die Menschen dort nicht leben. Why? Because the price of this of sin have not been paid. Weil der Preis der Sünde noch nicht bezahlt worden ist. Because you know we cannot be there because Christ has not come. Sie konnten nicht da sein, weil Christus noch nicht atomic. Diese Bezahlung. The payment. That we are not that I except you are a son, you cannot be there. Weil du kannst nur als Sohn da sein. You know Adam was once a son. Adam war mal ein Sohn. Is somebody getting it? Then he was there. Dann war er da. As a son, he said, you know, as a son, that is how you are there. Als Sohn können wir geistig. As a servant, you can only be going and becoming. Können wir nur ein- und aus- remember the old. They were servants. Also somebody getting it. Mit den Propheten. They go there and come back. Die waren im Geist und wieder raus. But now, aber jetzt, we live there. Leben wir im Geist. As sons. Als Söhne. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Example, Elisha and the Syrian army. Elisha und die syrische Armee. You can see he was able to go there. Er war in der Lage, when the Syrian army they were there. Als die syrische Armee vor ihm stand. He was able to go there. Er war in der Lage, dahin zu gehen. Even your prayer that the servant's eyes sees there. Und er hat sogar dafür gesorgt, dass sein Knecht das auch sehen konnte und auch da sein konnte. But Romans 1:17 said, the just shall live by faith. Aber in Römer 1:17 steht, dass die Gerechten durch den Glauben leben sollen. 2 Corinthians 5:7 said, we live, we walk by faith and not by sight. 2. Korinther 5:7 steht, dass wir our life, im the Glauben wandeln sollen. Und nicht per Sicht. If you can get it, you are untouchable. Wenn wir das you are not afraid of anything. Und haben keine Angst vor whatever dem. Is coming. Egal was kommt. Let it come. Es soll kommen. It's not just coming to you. Es kommt coming nicht auf to dich the Spirit. Zu, auf den Geist kommt es you zu. Know spirit is greater than ja. Anything der outside. Ist he that is in you. Physische. Der in uns ist. Is greater than he that is der, in the world. Der auf der Welt ist. We don't walk by 5 senses. Wir wandeln nicht durch by fünf faith. Sinne, wir wandeln durch den Glauben. So look at Galatians 5:25. Let us go to this very one. Galater 5:25. Galatians 5:25. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 5:25. Galater 5:25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Praise the Lord. Halleluja. If we are saved, let us live the life of salvation. Wenn wir errettet sind, dann lasst uns auch wie errettete Menschen leben. The life of salvation is not the life. It is not the natural life. Es ist kein natürliches it Leben. It is a spirit life. Es ist ein geistliches Leben. We have to learn how to be used to that word. The word. That's an written word. Welt gewöhnen. You know, he said, if you live in the spirit. Wenn wir im Geist leben. Let us also walk in the spirit. So lasst uns auch im Geist wandeln. Any news can come at any time. Jegliche Nachricht you choose to live in the spirit. Wir entscheiden uns im Geist zu leben. Is somebody getting it? Amen. The people are dying. There's bomb. Yeah, there's bomb. You know, you choose to live in the spirit. Dass Leute links und rechts sterben. You know, you are going to fall into panic. Or just wir müssen uns entscheiden, ob im Geist zu leben oder in Panik zu verfallen. Just like Elisha. Nur wie Elisha. Amen. He chose. Hat sich entschieden. He just chose to be to live in the spirit. Entschieden, im Geist to leben. Be there, to go there. That's why he was so calm. Deswegen war er so ruhig, so gelassen. News are going to come. Nachrichten werden kommen. Results are going to come. Ergebnisse werden kommen. You go to the doctor will pronounce death to du wirst you. Zum Arzt vielleicht gehen und er wird tot über but dich. But it's not the doctor that said the final say. Es ist nicht der Arzt, der das letzte Wort hat. He doesn't have the final say. Das ist das letzte Wort. The spirit world controls the physical world. The doctor is the physical world. Der Arzt sieht das physische. And that's why the earlier you learn to live in the spirit world, the better for you. Eher du lernst im Geist zu leben, umso besser für dich. You know, in the spirit world, you don't even worry about your mates. Machst du dir nicht mehr Sorgen um Ehe? Amen. Amen. How is going to work? Wie es funktioniert, wie es zustande kommt. You say you sleep and wake. So rise and sleep and wake. Eat puri, eat amala, eat ice cream. And go back to sleep. Eat mama. Eat puri. He said, you know, he said, he sleep. Go to Mark 4. Look at Mark 4. Jesus explained to us how the kingdom works. Hat uns erklärt, wie das Königreich funktioniert. The kingdom system. Mark 4. Markus 4. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 26. Markus 4, and he says, so is the kingdom of God. So is the kingdom that you are living now. Und so ist das Königreich, in dem the wir kingdom leben. That you are now. This is how it works. So funktioniert es. This is how it works. So funktioniert it does not work by worries. Es funktioniert nicht durch it does not work by fear. Oder durch Ängste. Does not work by doubt. Durch Zweifel. It does not work by time. Oder durch Zeit. The time does have its own time. It works by its time and not by your time. Hat seine Zeit und er arbeitet nach seiner Zeit und nicht you have another wristwatch with deiner Zeit. Er hat eine andere Uhr. And that's why it's, you know when this world is saying it's late for him it's not late. Wenn diese Welt sagt, du bist zu spät dran, ist es für ihn and nicht says, spät. So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground. You are saved. Du bist errettet. The seed is already there. All you need to do is just remind yourself du musst who you daran erinnern, wer du bist. Let your mind be full of deine Gedanken who you sollen voll sein von wem du you bist. Will rejoice und du wirst dich erfreuen. Und tanzen können. If you can remember that you are a son of God. Dass mein Sohn Gottes Amen. Amen. He's so pleased with you. Das gefällt ihm. Amen. Amen. He's so pleased with you. Das gefällt ihm. He loves you so much. Und er liebt uns. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 26 again. And he says, so is the kingdom of God. As if a man should cast seed into the ground and should sleep and rise night and day. You see there? Mm. Abato, can you help us to read verse 27? Und schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. And should sleep and rise night and day and the seed should spring and grow up. He knoweth not how. Praise the Lord. Hallelujah. For the earth bringeth forth fruit of herself. First the blade, then the ear. After that, the full corn in the ear. It is step by step. Von Schritt zu Schritt. It is a process. Es ist ein Prozess. But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle because the harvest is come. Praise the Lord. Hallelujah. He said to sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up. He knoweth not how. There are things that will not make the seed grow up. Und es gibt Dinge, die dafür sorgen, worries, dass dieser Same nicht wächst. Sorgen, fear, doubt. Ängste, Zweifel. He did not say meditate on the problem, meditate on Christ. Über das Problem nachsinnen, sondern über Christus nachsinnen. Meditate on what he did for you. Über das nachsinnen, was er für uns getan hat. How he loved you. Wie er uns liebt. How he left heaven. Wie er den Himmel verlassen hat, um because of you. Für uns. That should be your meditation. Darüber sollen wir nachsinnen. Amen. Amen. And not how it's going to be solved. Und nicht wie das Problem sich fühlt. I'm not pitying yourself. Und nicht dich selbst bemitleiden. You know, some of us live the life of pity. Einige von uns bemitleiden uns. We just pity ourselves. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are to learn to be used to our world. Wir müssen lernen, gewöhnt an unsere Welt zu sein. It is the spiritual world. Es ist eine geistliche Welt. In 1 Peter 1:4. 1. Petrus 1:4. The Bible said that things are reserved for us there. Sagt die Bibel, dass Dinge für uns aufbewahrt sind. Things, you know. You better understand how that place functions. Wir müssen verstehen, wie das funktioniert. He said things are reserved for you there. Dinge sind dort aufbewahrt für uns. It means there are nothing for you here. Das heißt, hier auf Erden ist nichts. And we are always expecting the result of here. Aber wir warten mal die Ergebnisse von hier. Is somebody getting it? Your children always, you know, we work here, we want our result, everything. Though we are born again, but everything is here. That is not his kingdom. Das ist nicht sein Königreich. 1 Peter 1. Go there, Petrus 1. Praise the Lord. Amen. He said, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that faded not away, reserved in heaven for you. 1. Petrus 1, Vers 4. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. If you have relationship with him, wenn wir Beziehung haben, you continue to choose him. Und uns weiterhin für ihn you continue to choose him. Uns weiterhin you continue to choose him. Ihn weiter it will be impossible for his will never to come to pass in your life. Dass sein Wille nicht in unserem Leben somebody getting it. It will be impossible sein, for his will. All he has for you is a alles, must. Was er für dich hat, es wird zustande kommen. You are not the one that to say you will not even marry. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, dass wir nicht heiraten werden oder dass wir heiraten werden. You know, Adam did was not even having the thought. Adam hat über solche Dinge nicht gedacht. He did not even know what marriage is. Er wusste nicht, was es ist. All he know that he's just there. Er wusste, dass er bei Gott ist. Your relationship with him, that line, deine Beziehung mit Christus, is where everything is. Auf dieser Spur ist alles. It will be impossible for you never to live the life he wants you to live. Das Leben nicht führen, was er für uns hat. Wenn wir auf everything he wants you to have, they are in that relationship. Alles, was er uns hat, love relationship and not fear relationship. In dieser Liebesbeziehung mit Christus und nicht eine Angstbeziehung mit Christus. Somebody getting it, please. Love relationship and not fear relationship. In dieser Liebesbeziehung, nicht mit einer Angstbeziehung. Things are only reserved for us there. And not for us here in the natural world. Dinge sind nur dort für uns aufbewahrt, nicht in der natürlichen Welt. Our inheritance are reserved for us in heaven. Ist für Christus aufbewahrt, nicht. And that's why you know heaven does not mean after you die. Der Himmel fängt nicht an, wenn wir sterben. It starts from here. Sondern hier fängt es schon an. Christ's world is heavenly world. Welt von Christus eine himmlische Welt. Go to Matthew 4, verse 17. Matthäus 4, 17. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Jesus, when he came, so teach us how to live the kingdom, the heavenly life. He wants us to live heavenly life. Möchte, it's only heavenly life that Satan cannot understand. Nur das himmlische Leben, das kann der Teufel verstehen. He said, woe unto the earth, because Satan has been given. Satan have been driven here. Wehe der Welt, denn der Teufel wurde auf diese Welt hinabgeworfen. Is somebody getting it? Verse 17 of Matthew 4. Matthäus 4. He said, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. The kingdom of heaven. Das Reich des Himmels ist nah. A country called heaven has come. A country called heaven. And that's why once it comes to Christ, it's heaven. I'm talking about heaven. I'm not talking about religion, but heaven. Heaven is a place. Amen. It's not a religion. He said, the kingdom of heaven is at hand. The kingdom that we are now born into. Colossians 1. Go to Colossians 1. Amen. Colossians 1. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 1. If you add where we just read, I add it to this very place. Colossians 1, verse 13. 12 and 13. Look at it. It said, giving thanks unto the Father which had made us to be partakers of the inheritance of the saints in light. Amen. Felix, can you help us to read verse 13, sir? Uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reichtum des Sohnes seiner Liebe. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear Son. The kingdom of his dear Son is the kingdom of heaven. Das Königreich seines geliebten Sohnes ist das Königreich des Himmels. He said, who had? Except if you are not saved. If you are saved, you are already there. Amen. Allow him to come to your mind. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our inheritance are reserved for us in heaven. Again, heaven is not after you die. Der Himmel ist nicht nach dem to Tod. Be there is not after you die. Es ist nicht nach dem Tod. To be in heaven, what Christ called heaven. Im Himmel zu sein. It is believing Christ. Bedeutet an Christus zu glauben. That's how you live in heaven. So leben wir im Himmel. Believing him. That's how you glauben, are there. So sind wir dort. Is somebody getting it? To be in heaven, what Christ called heaven. You have to experience a form of death. I just said something that to be in heaven is not after death. Ich habe eben gesagt, dass im Himmel zu sein ist nicht nach dem Tod. And also to be in heaven, you have to experience a form of death. Aber gleichzeitig, wenn wir den Himmel erfahren, müssen wir eine Art von Tod erfahren. You have to experience a form of death. Form von Tod müssen wir erfahren. It is not what God called death. Aber nicht das, was, in Genesis 2. What he called death in Genesis 2. Gott Tod nennt in 1. Mose 2. You know, what he called death in Genesis 2 is the spirit. God's spirit separated from your spirit. Was er dort Tod nennt, ist das, wenn dein Geist Gottes von deinem Geist getrennt ist. He told Adam, he said, if you disobey me, er hat zu Adam gesagt, wenn du mich missachtest, wirst du sterben. It means your spirit will be separated. My spirit will be separated from you. Von dir. Amen. You will no longer have my spirit. Du wirst meinen Geist nicht mehr in dir because haben. The body is polluted. Weil dein Körper jetzt verunreinigt the spirit wird. Cannot live in us again now. Aber jetzt kann der Geist why? The blood has purged our conscience. Weil das Blut uns gereinigt hat. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. But another death. What Christ called death. Aber ein anderer in Tod. Romans 6 from verse 1. In Römer 6. Let us quickly go there, please. The Lord really wants us to know a lot of things here. Amen? Amen. Romans 6. Römer 6. From verse 1. There is, you know, Jesus talks about death here. Jesus spricht über Tod. He said, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. A dead man cannot sin. And have you ever seen a dead man lying? I don't know. You know what people call sin? A dead man is just a dead man. He cannot move. He just there. He said, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us, as we are baptized into Jesus Christ, we are baptized into his death. Therefore, we are buried with him and baptized into death. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the newness of his resurrection. We shall be also in the likeness, thank you, of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him. Mm-hmm. The body have to experience death. Der Körper muss den Tod erfahren. Amen. Mm-hmm. It's not the dead that you destroy your natural body. Nicht der Tod, den wir unseren physischen Körper zerstören. The world will be dead to you. Sondern dass die Welt tot ist für the dich. System of the world, of this world, will be dead Welt to you. Tot ist für dich. You are going to experience it. Du wirst es erfahren. Amen. Amen. You no longer love what you used to love. Liebst nicht mehr das, was du vorher liebst. Amen. You no longer hate what you used to hate. Hast nicht mehr das, was you know, you hast used to hate God's children. Du hast Kinder Gottes, but you don't love them. Aber jetzt liebst du sie. You no longer, you know, you no longer see what you used to see. The world, you know, you are, for you it is over. Für dich ist vorbei mit der Welt. A dead man is just is there, but it's just as if he's not dead. Somebody getting it. Knowing this that our old man is crucified with him, the old man, the old life, the old system. You are going to experience it. Because we are going to choose him. Weil du wirst dich für ihn entscheiden. Amen. Amen. Und damit for you to be here today, you choose to be here. Hier bist, war eine Entscheidung. You choose. You know, your parents might not even want you to be here. Eltern wollen vielleicht gar nicht, dass friends might not even want you Freunde, to be here. Fällt nicht, dass du hier bist. The old man might not even want der you to be Mensch, here. Will nicht, dass du hier bist. But you choose him to aber be du here. Du hast dich entschieden, hier zu sein. Amen. Because you believe. You believe. Du glaubst. He's dead. That you died, you know. Das the world is dead to you, and you are dead to it. Und dass du für sie tot bist. You don't belong there any longer. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You know how to live in heaven. Wie wir im Himmel leben. It's not living both sides. Nicht auf beiden Seiten leben. It's not one foot here, one foot here. Ein Fuß hier und ein Fuß hier. Amen. One here, one here. We want to. No, you know, no. He said you cannot serve God and Mammon. Kann ich Gott und den Mammon dienen? He said if you are not cold or warm, I will spit you out. Oder heiß bist, werde ich dich ausspucken. You know, especially the end time that we are now. Du hast jetzt in dieser Endzeit. You need to be radical for Jesus. Du musst radikal sein für Jesus. Is somebody getting it? Yeah. It is radical for Jesus. It is love to choose what he loves. Love to love what he loves and hate what he hates. And see what he did for you and not what you are doing for him. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Know this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. You know, serve sin means your focus is not on, it's no longer about, I don't want to sin. Vers 6, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt ist. Dass unser Fokus nicht mehr auf der Sünde liegt und dass wir der Sünde deswegen halt nicht mehr dienen. You know, the laws of Moses. Die Gesetze von Moses. It is, I don't want to sin. Da ist der Fokus auf die Sünde, wir wollen nicht mehr dienen. Amen. But the laws of Christ, it is. What Christ did for me. The payment. Amen. You know how never to serve sin. Amen. Is take your focus away from sin. Take your focus. Allow your focus to be Christ. You know, God saw darkness. He pronounced light. Amen. No matter what you see, no matter what you find yourself doing, take your mind. Take your mind to Him, to Christ. It will change your outside. He said, there's a place in the Bible said, about sin. Your word have I hid in my heart, that I may not sin against you. If you have Christ in your heart, there's no place for darkness. You will never remember that. You know why you remember that? Because He is not there. Somebody has to be there. Verse 7. He said, for he that is dead is free from sin. Amen. Amen. He that is dead is free from sin. Wer gestorben ist, der ist frei von der Sünde. Daddy. I don't want it to take it too long. Verse 8. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Mm-hmm. About to help us to read 9 and 10. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus dem Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Praise the Lord. Halleluja. Vers 10. For in that he died unto sin once. And that's why he has paid all the price. Once. Er ist ein für alle Mal für alles gestorben. He paid the price of all our sin, all unserer Sünden, past, present and future sin. Vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen. All the sin you are going to sin next year, Jesus have paid the price. Jesus hat den Preis bezahlt. He paid the price once and for all. Er hat den Preis ein für alle Mal bezahlt. That's what he's saying here. Unbelievers' sins have been paid for. Selbst die Sünden der Ungläubigen wurden bezahlt. That until they believe, aber sie müssen erst glauben, does not belong damit diese Bezahlung to them. Ihnen gehört. You have to, that's why it's grace and faith. Deswegen ist Gnade und Glauben. Amen. Amen. It is not only grace. Es ist nicht nur Gnade. It is grace and faith. Gnade und Glauben. Faith should be, you believe. Glauben heißt, dass du daran you glaubst, accept it, you receive it. Du akzeptierst diese Bezahlung. The grace, that is what he did for Gnade you. Gnade ist das, was er getan hat für dich. Praise the Lord. Halleluja. Likewise, reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Neither use ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but ye yourself unto God as though and those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. Verse 14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You are not under the law, but under grace. Unter dem Gesetz und der Gnade. If it's your desire, your value, your motive, unsere Motive is Christ. Christus sind. Whatever you do, was immer wir tun, you are under grace and not Gnade under law. Und nicht im Gesetz. The killing of the flesh is still not destroying your body. Das Töten des Fleisches heißt nicht, dass wir unseren Körper Some people call their body, they said they want to destroy the flesh. Ein paar Leute geißeln sich, also sie verletzen sich selbst, um ihr Fleisch damit zu kreuzigen. Das hat nichts mit dem zu tun, was sie stehen. That has nothing to do with Christ. Das ist Christus. You know, now on the television we saw somebody, you know, carrying a cross. They nailed this person to the cross. That was Easter time. Zu Ostern, das ist Leute, sind die, in einem Ausland oder besonders in Südamerika ans Kreuz hängen lassen. You know, they believe that is safe. That is how you kill the self. They hang them to the cross, just like they did to Jesus Christ. Sie denken so, very big cross, yes, man was carrying it. So bist du ein Botschafter von Christus. It was not even alone. Others were carrying blood coming out of their body. Can you see how people can be religious? Und seht ihr, wie religiös Menschen sein können? Wie verwendet. Oh my God. Praise the Lord. The killing of the flesh is not about your body. Das Töten des Fleisches ist nicht about the system Körper, of the world. Sondern das System der Welt, was du hinter dir lässt. It is not about the body. Es geht nicht um den Körper. It is about the system of the world. It is about not believing in religion. It is about not believing, no longer honoring the law. The Ten Commandments and all of that commandments. They don't belong to us any longer. You know, honor your father and your mother. Religion, they love this very place. They love it. You know, when I, as a mother, I should love it. But I thank God I have been delivered. You see, honor your father and your mother. That is flesh. It is honor Christ. It is when you honor Christ, you honor your parents. What Christ called honor. Das Christus Ehre nennt. And what man called honor are two different things. Was Mensch Ehre nennt, sind nicht gleich. You know, honor your parents. What they call honor your parents is you just obey your parents. Ehre deine Eltern, was sie darunter verstehen, ist. If even we keep on rejecting Christ. Tu einfach das, was deine Eltern sagen, selbst wenn sie Christus verweigern. That's not Christ's word. Das ist nicht Jesus Christus. Remember Jesus. Erinnere dich an Jesus. My family are those. Meine Familie sind die, die Gottes Wort hören. You know, as you choose Jesus, wenn ich für Jesus I reject what religion we call your parents. Und das verweigert, was Religion Eltern nennt. You submit them to Christ to take care of. Übergibst du deine Familie Christus? Amen. Not just praying for them alone. Beten. You know, we want to pray for them. But we still listen to their voice. Aber wir gehorchen immer noch ihrer Stimme. We want to pray for them, but we listen and choose their voice. Aber gehorchen ihnen immer noch. Pray for them. We are praying for them. Wir beten für You're ihn. Praying, the greatest prayer you pray for them is rejecting the voice that is coming from them. Just like Jesus rejected the voice that came from Peter. Das Gebet ist, was wir beten came through Peter. Indem wir die Stimme, ihre you will Stimme not die. Verweigern. That voice might be so good. Diese Stimme ist vielleicht, hört sich gut an. You know, then we have somebody for you to marry. Sie haben vielleicht einen jemanden, den Sie dir vorstellen wollen, den du heiraten sollst. What then we desire you to marry. Was Sie sich vorstellen können für dein Leben. It's not parents that ordain marriage, it's Christ. Eltern, die Ehe salben, sondern es ist Christus selbst. Praise the Lord. Halleluja. To be in what Christ called heaven. The flesh has to die. In dem zu sein, was Christus Himmel nennt, muss das Fleisch tot sein. You no longer see the system of this world. Du siehst nicht mehr das System dieser Welt. You are dead to it. Du bist tot für das System. Amen. Amen. In 1 Corinthians 15, 50. In 1. It says, flesh and blood cannot inherit the kingdom of Fleisch of God. Und Blut können auf Königreich Gottes nicht erben. Christ's kingdom is heavenly kingdom. It is not earthly kingdom. Das Königreich von Christus ist ein himmlisches Königreich und kein irdisches. Again, the Bible calls it the kingdom of heaven. Es ist das Königreich des Himmels. Amen. Amen. It means you cannot be of this world and inherit the kingdom of heaven. Look at, let us go there, please. Look at it. 1 Corinthians 15, 50. Let me go there. So that I will get it better. 1 Corinthians 15, 50. For this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Meaning, you cannot be in this world and inherit the kingdom of heaven. You cannot be of this world and inherit the kingdom of heaven. Are you getting it? Mm-hmm. You are to be dead to this world. Then you can inherit the kingdom of heaven. And how do you do that? Wie tust du das? You see Christ. Indem wir Christus you sehen. Choose him and keep on choosing ihn entscheiden. Amen. Amen. Just like the Bible said in John 17:16. He said, we are not of the system of this world. Wir sind nicht zum System dieser Welt. John 17. Johannes 17. Praise the Lord. Hallelujah. John 17, verse 16. Johannes 17, will help us to read. Vers 16. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. They are not of this world, even as I am not of this world. Though we are here, but we are not of here. Wo wir hier sind, sind wir nicht von hier. We are not of the system of this world. Wir gehören nicht zum System dieser Welt. We are dead to the system of this world. Das System dieser Welt. We no longer love what they love. Wir lieben nicht mehr das, was sie lieben. Is somebody getting it? We no longer desire what they desire. Wir sehen uns nicht we no longer praise what they praise. Wir preisen uns. We no longer admire what they admire. We know they admire things. Das, was sie bewundern. Sie bewundern Dinge. How we want our children to be before. Wie wir unsere Kinder haben wollen. To be footballer, to be that, dass to be sie dead, reich sind, dass sie erfolgreich sind. It's all about money. Es geht nur um Geld. I thank God that we have been delivered. Ich danke den Herrn, dass wir davon errettet sind. We submitted them to Christ. Dass wir unsere Kinder Christus übergeben. Daddy, it's all about you. You are the one. You are their father. Derjenige, der ihr Vater. You are their father. I want them to obey Christ. Ich will, dass sie and not obey my voice. Und nicht meiner Stimme. If my voice is not Christ, they should never obey my voice. Meine Stimme, nicht deine Stimme ist Herr, sollen sie ihr nicht gehorchen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 1 John. 1 John 2. 1 Johannes 2. Was ist das? Okay. 1 John 2. Amen. 1 John 2. For verse 15. 1 Johannes 2, 15. It says, love not the world, neither the things that are in the world. Praise the Lord. Hallelujah. If you are of the Spirit, you will never love the world. Wenn wir diese Welt auch nicht lieben, you will never love the world if you are of the Spirit. Vom Geist sind. If you belong to Christ, you will hate the world. Wenn wir diese Welt hassen. He did not say, hate people. Er hat gesagt, hasst Menschen. He said, love not the world. Wir sollen diese Welt nicht lieben. For God so loved the world. That John 3, Johannes 3, 16. Steht das for God loved the world. Gott hat die Welt geliebt. He loved the people. Hat die Menschen hated the system. Aber er hasst das System. Somebody getting it. Here he said, love not the world. He's talking about the system. Es geht um das System hier. What they love, what they hate. Was sie lieben und was what they desire, what you know. Was sie suchen. Is somebody getting it? Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Mm-hmm. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't love their ways. Don't love their systems. Liebe nicht ihre Wege. Don't love the ways they get rich. Liebe nicht die Wege, wie sie reich werden. Somebody getting it. You know there are ways you can get rich. Es gibt Wege, wie du reich werden kannst. I always say it. If you don't want to have money, you don't even need to come to Jesus Christ. Ich sage es immer, wenn du reich werden willst, dann musst du zu Jesus Christus kommen. Die Leute, die so viel Geld haben hier auf dieser Welt, viele davon haben den Jesus nicht mal. Satan can give you things. Der Teufel kann dir auch Sachen geben. Praise the Lord. Hallelujah. His own way, his own thought, they are all different. Seine Wege und seine Gedanken sind anders. You know Isaiah 55, verse 8 and 9. Isaiah, he said, my ways and my thoughts are not yours. Meine Wege und meine Gedanken so sind nicht eure. So they are so different. Sie sind anders. They are so different. Heaven has its own joy. Der Himmel hat seine eigene Freude. He und seinen eigenen own Frieden. His own name. The name of Jesus name. Is his name. Der Name von somebody Jesus, der Name, it. Der dort herrscht. No, no, we have the name. You have his own name. He will not go with the name of Esther, Mary, or whatever, Joseph, or whatever. Amen. Heaven have his own name. Der Himmel hat seinen eigenen Namen. Praise the Lord. Hallelujah. He have his own peace. Hat seinen eigenen Frieden. You know John 14, verse 7, 27. Go here, please. Johannes 14. John 14. We're so close, then we'll continue with angels. Maybe next on Wednesday will be more intensive with it. Amen? Mm-hmm. Praise the Lord. John 14. Johannes 14. Verse 27. 27. He said, peace I leave with you, my peace I give unto you. He's telling us that his peace is different from the peace of this world. Er sagt uns, dass unser Frieden anders ist als der Frieden dieser Welt. That the what man call peace and what he calls peace Mensch are so nennt, different. Was er Frieden nennt, ist nicht gleich. And what give us the peace are so different. Was den Frieden schenkt, ist nicht gleich. Without him, you cannot Ohne have his own peace. Haben wir nicht seinen Frieden? Is somebody getting it? Mm-hmm. In the natural world, we know what gives peace. In der natürlichen Welt wissen wir, was Frieden schenkt. Amen. I have enough money. Ich habe genug Geld. I went to the doctor, no corona. Ich war beim Arzt und ich habe kein Corona. Hey, everybody, we are happy. Hey. Und alle hey. Sind glücklich. You know, we have children. We have, I have wife. I have the right mate. Ich habe Frau. Ich habe Kinder. You know, there are a lot of things that we call Dinge, that gives us peace. Die uns Frieden geben. Go to Isaiah 26, verse 3. Isaiah 26. Vers 3. Isaiah 26. Vers 3. Look at how you have his peace. You know, I don't know why he always wants us. He loves reminding us of a lot of things. Amen. Er liebt es, uns an verschiedene Dinge zu erinnern. Look at verse 3. He said, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Because he trusted in thee. Whose mind is stayed on, you know, he's not whose mind is stayed on the flesh. Nicht wessen Gedanken auf dem Fleisch sind. Whose mind is stayed on Christ. Sondern wessen Gedanken auf Christus sind. Who can remember what Christ did for him? Das erinnern kann, was Christus getan hat. Somebody getting it? Who can remember it? Whose mind? That your mind is full of what Christ did for you. Von dem, was Christus getan hat. And not of what you desire. Nicht das, was du dir wünschst. Amen. Amen. Your mind is full of what Christ did for you. Deine Gedanken sind voll von dem, and was not Christus how you are going to get what you are in need of. Und nicht das, wie du das bekommst, was du willst. He said, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon him. How to have his peace. Wie wir seinen Frieden haben. His joy, his peace. They are not based on no problem. Das kommt nicht von einem Problem. Freien Leben. I did not pass my exam or I pass it. Es kommt nicht von his peace, his joy, they are not based on any of them. Verschiedenen Errungenschaften. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Remember to live in this spirit world. Erinnere dich, in der geistlichen Welt zu leben. You will not be afraid of anything. Dann wirst du auch von nichts Angst haben. Wenn du dort bist. You can remember Elijah, Elisha and the servant. Wir uns an Elisa erinnern und den Knecht. He was so calm. Er war so ruhig. Amen. Amen. He was so calm. Er war so gelassen. Christ wants you to live in His world. Der Herr will, dass wir in seiner the world that you are so calm that there is Welt, no panic. So tiefenentspannt. That what no matter whatever is outside. Ist egal, was da draußen ist. Amen. You are so calm. Wir sind einfach gelassen. Through Christ, wegen Christus. We have another world. Weil wir eine andere Welt haben. Through Christ, we live in another world. Leben wir in einer anderen Welt. All we need to do is just remember Christ. Was wir tun müssen, uns einfach an Christus erinnern, was er getan hat für uns. Again, Elisha could see heavenly hosts. Elisha konnte diese himmlischen Soldaten sehen. Hosts mean plenty, plenty beings. Diese, a lot of beings. So viele Wesen konnte er sehen. Amen. He could see them through Christ. Durch Christus. Through Christ we can see. Durch Christus. Heavenly hosts. Können wir himmlische Wesen sehen. Amen. We have to see angels today by through Christ. Wir sollen Engel sehen, aber durch Christus. We can see we are protected. Wir sollen erkennen, dass wir beschützt remember werden. Remember Christ, what He did for you. Erinnere dich an das, was Christus für dich getan that hat. That is how you are protected. So sind wir in seinem Schutz. Amen. Amen. How to be protected so sind is in Schutz. Remember wir uns daran erinnern, what He did for was you. Er für uns getan hat. How to remain in Him. Wie wir in ihm bleiben. How to be able to rejoice in the midst of problems. Wie wir uns inmitten von is Problemen remember freuen. What He did for you. Wie wir uns erinnern, was er für uns is getan somebody hat. Getting it? And Elijah prayed the eye of the servant to be open. Elijah hat gebetet, dass die Augen des Knechtes sich öffnen. He prayed that the servant see Christ. Er hat gebetet, dass der Knecht Christus how sieht. Do you see Christ? Wie siehst du Christus? Remember Christ. Nimm dich an Christus erinnern. Remember how what He did for was you. That's how you hat. See it. So siehst du ihn. Praise the Lord. Halleluja. Remember what He did for erinnere you. Erinnere dich an das, was er für dich getan hat, wie er dich liebt. Again, if you are the only one on earth, He could have seen. Der einzige auf Erden gewesen wäre, wäre dennoch gekommen. Again, Elisha prayed the eyes of the servant gebetet, to be opened. Dass sich die Augen des Knechtes öffnen. And the servant saw und der Knecht the host of angels hat diese Engel gesehen with their weapons. Mit seinen Waffen. They have been there. Sie waren da. The host of angels have been there. Diese as you are here right now, they are around you. Und auch hier sind sie bei uns. You are never alone. Wir sind nicht alleine. As you are here, they are around you. Und sie sind hier mit uns. If Elisha can have 10,000, you have 1,000,000. Wenn Elisha 10,000 hat, hast du 1,000,000 bei dir. Praise the Lord. The host of angels, they are. You know, Jesus, he said, be careful not to provoke any of these little ones. Jesus hat gesagt, nehmt euch in Acht, dass ihr niemand von because your angels behold the face of my Father. Provoziert, weil ihre Engel sehen täglich das Angesicht meines Vaters. As you are here, your angels are everywhere. Here is occupied. With them. Dieser Raum ist voll mit ihnen. And somebody getting it, please. They have been here. Sie sind hier. It's not because we are talking about them and that they are here. Sie sind nicht hier, weil wir no, they follow reden. You everywhere. Und sie folgen dir die ganze Zeit schon. Goodness and mercy shall follow me. Gutmütigkeit they follow und you everywhere. That's überall. Why you are never alone. Deswegen bist du nicht alleine. Angels, they just, you know their feather. You know how their feather is like. They're just like this, they are covering you. There's something is coming. Satan will say, untouchable. Somebody, these people are they are too much. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. For Elisha, they have been there. For Elisha, waren sie da. They were not going to be there. Amen. Mm-hmm. It is not because the servant's eyes were open. That was why they were there. Sie waren nicht or da. They just decided to appear. Sie sind nicht erschienen, weil es ein Problem gab, sondern sie waren einfach immer da. All you need to do is just open your eyes. Wir müssen unsere Augen öffnen. See with your spiritual eyes. Unsere geistlichen Augen öffnen, sehen. How? Remember what Christ did for you. Indem wir uns an das erinnern, was Christus für uns getan hat. Amen. Remember what He did for you. Erinnere dich, was er für uns getan hat. In another word, you know, all this I've been saying. Alles, was ich gesagt habe. I want you to understand the spiritual world. Ist damit wir das Geistliche verstehen. That the angels' world is a spiritual world. Dass die Welt der Engel eine geistliche Welt ist. You see that, you know, that world belongs to us. Diese Welt gehört uns. And in another world, there is more activities going on above your head than below your feet. Und dass mehr über deinem Kopf passiert als unter deinen Füßen. A lot of things are going on in the spiritual world that you cannot even. Die du gar nicht wahrnimmst. That is why prayer is not the end of problem. Deswegen ist das Gebet auch nicht das Ende von Problemen. Somebody getting it? Prayer actually is the beginning of problem. Das Gebet ist der Anfang der Probleme. It means the spirit. It means something is submitted into the spirit world. Weil etwas in das Geistliche übergeben wurde. It means you invite the spirit world. Was das Geistliche eingeladen? Das ist Gebet. It means you want to go into the spirit world, bring something into the physical world. Und es ins Physische bringen. Is somebody getting it? Amen. If we look at just, we quickly go through. Just through. There's a place I wanted us to go to, but we cannot get there. Then we go there on Wednesday, if we cannot get there today. But let us go to that of Daniel. Daniel 10. We go to Daniel 10. Daniel 10. Amen. Amen. You know, Daniel prayed two prayers. Daniel hatte zwei Gebete. Prayed two times. According to this chapter 9 and chapter 10, Daniel. One was answered 3 minutes. Das eine Gebet wurde direkt beantwortet nach and 3 Minuten. And the other got the answer 21 days. Ist erst nach 21 Tagen zustande gekommen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Daniel 9. Daniel 9. The first prayer was, you know, he got the result in just Daniel 9 from verse 21 Daniel 9, to 23. We'll quickly, I will quickly read because of time. Mercy, you will not read. Daniel 9, 21 to 23. He said, yea, while I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I have seen in a vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come for to give thee skill and understanding, that at the beginning of your supplication, the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Praise the Lord. Hallelujah. This, you know, he got the answer with some minutes. Er hat die Antwort nach ein paar Minuten bekommen. In Daniel 10, look at Daniel 10. Daniel 10. We first read verse 2 and 10. Verse 2 and verse 3. 2 and 3. And he said, in those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. I ate no pleasant bread. He was fasting. Neither came flesh nor wine in my mouth. Neither did I anoint myself at all till 3 full weeks were fulfilled. Amen. Amen. This time he's praying again. But in fasting, with fasting. Aber durch das Fasten. And you know, Genau. Tschüss. Praise the Lord. Halleluja. There are things happening in the spirit world more than the physical world. Es gibt Dinge, die in der physischen Welt, die in der geistlichen Welt passieren. Then you look at it, he said, he did not eat anything. Er hat nichts gegessen. He was here, he was fasting. Er hat gefastet and praying und gebetet. So that what he desired would come damit to pass. Das, he asked for fasting something from the Lord. Er gebeten hat, sich manifestiert. From verse 12. Then said he unto me, let me go to verse, from verse, okay, from verse 10. Okay, let me go to, because of the time, the angel, that the same angel, Angel Gabriel came to him. Look Angel at, let us read from verse 11. And he said unto me, O Daniel, O man greatly beloved, understand the word that I speak unto thee, and stand upright, for unto thee am I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Amen. Then said he unto me, fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set your heart to understand and to chastise yourself, therefore, your God, thy God, thy word will heard, and I am come for your word. But the prince of the kingdom of Persia withstood me, and withstood me 120 days, as for 21 days. Is somebody getting it? But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me and remained there with the king of Persia. Now I have come to make thee understand what shall be for your people. Praise the Lord. The second prayer came in 21 days. Das zweite Gebet kam nach 21 Tagen. The same Daniel that prayed the first. It's the same Daniel that prayed the second. Und er hat beide Gebete kam von ihm. You know, verse 12 and 13 said things will happen in the spiritual world. What Daniel could not see. Und in 12 lesen wir, dass Dinge in der geistlichen Welt passiert sind, die Daniel gar nicht gesehen hat. There are a lot of things that happen in the spiritual world. Passiert. Yet the natural eyes cannot see. Amen. For good 21 days. And that's why we never give up. Deswegen geben wir nicht auf. Somebody getting it. You never doubt God. Du zweifelst nicht an Gott. It might even take more than 21 days. Vielleicht sogar länger als 21 Tage. For Isaac, it was more than 20 years. Für Isaac waren es mehr als 20 Amen. Jahre. Amen. You know, for Abraham to have Isaac, he believed God for more than 20 years to have him. So, you know, it might, you know, for some of us can wait for 1 day, 2 days, 3 days. Then we cannot wait any longer. Einige von uns können 2-3 Tage warten, aber dann reicht es. Remember that there are things working in the spirit world than here in the physical world. Erinnert euch, dass im geistlichen Dinge passieren. It is like when you plant seed into the soil. Wie ein Samen in Boden sehen. You know, sometimes when you get going there, you see it. You have been watering it. You can see that nothing is on the surface of the soil. Gehen wir da hin und sehen, da hat sich nichts getan. But that does not mean something is not growing. Das heißt nicht, dass dieser Same nicht unter der Erde wächst. The soil is growing, but your natural eye, you have to dig the soil to see. Is somebody getting it? So also, things happen in the spiritual world more than in the physical world. Mehr als in der physischen. Amen. Amen. I will quickly talk about this prayer before we close. Amen. Amen. So that on Wednesday we continue. Amen. Amen. The answer, well, you know, we were in Mark 5. Wir waren in Markus 5. On Wednesday, the hand of faith. Mittwoch, who remember über that? Die Hand des Glaubens. The hand of faith. Die Hand des Glaubens. The woman with the issue of blood. Die Frau mit dem Blutungen. Amen. Amen. The hand of faith. Die Hand des Glaubens. The Bible said instantly. It was immediately that she was diese Heilung empfangen in ihrem Körper. It can take some days. Manchmal kann es auch Tage dauern. It doesn't mean you are not healed. Was heißt, dass du nicht geheilt bist? Somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. You can't taste some days. It doesn't mean you are not here. You can't taste some 21 days. It doesn't mean you are. Just like, you know, go back to, we are saying Daniel. Look at verse 12. Verse 12. Daniel 10 verse 12. You know, the once you pray, it is you receive the answer. Let me say, the answer is immediate. The antwort is direct. But the spiritual world, die geistliche Welt, there are things going on. Da gibt's Dinge, die passieren. That's why sometimes it takes time. Sometimes manchmal ist es auch direkt just da. 3 minutes, then the other one 21 days. Entweder somebody 3 Minuten got in oder in diesem Fall zum Beispiel 21 Tage. Look at the second prayer that this man received in 21 days. Das zweite Gebet, was Daniel in 21 Tagen empfangen hat. Yeah, the angels is telling him that it was immediately you prayed that you with the answer was received, that the answer. You're supposed to receive the answer. Der Engel sagt aber hier, nachdem du gebetet hast, war die Antwort direkt da. Is somebody getting it? You know, if I send you from here to our sitting room, wenn ich euch von hier ins Wohnzimmer schicke, and if there's no problem on the way, wenn es kein Problem gibt, you can get there in a minute, kommst du or 2 minutes, or 3 minutes. In einer Sekunde. But if there's problem, somebody's fighting you. You can take hours. Aber wenn dich jemand auf dem Weg zum Wohnzimmer angreift, kann es sein, dass du Stunden brauchst. But that does not mean I did not send you from here. Aber das heißt nicht, dass ich dich nicht geschickt habe, dahin zu gehen. You get it. Immediately you pray your prayer, the Lord hears your prayer. Hört der Herr unser Gebet. The answer is sent immediately. Er antwortet direkt. But the spiritual word, the in between. Dazwischen. It's where God children doubt. That's why the Bible said doubt not. Das ist why the Bible said doubt not. Sie sagen, you doubt not in your heart. In unserem Herzen. Amen. Amen. Look at it in verse 12. It said, then said he unto me, fear not, Daniel, for from the first day that thou did set your heart to understand and to chasten yourself before the Lord, thy word will heed, and I am come for the word. The very first day we heard it and we sent it. Haben wir es geschickt. But you receive it on 21 days. Nach 21 Tagen bekommen. The same here is also here, and that is the same. This verse 12 is also in verse 9. Where that very that of, you know, 3 minutes happened. Amen. Und das gleiche sehen wir auch als bei dem ersten Gebet, wo es so schnell kam. Praise the Lord. Hallelujah. All prayer of God's children are answered instantly. Alle Gebete von uns Kindern Gottes werden direkt beantwortet. It is always immediate. Es ist schon beantwortet. By the time we see the manifestation. Aber die Zeit, wenn wir die Manifestation sehen. With our natural eyes. Unsere natürlichen Augen. Is what is different. Ist unterschiedlich. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Also, if you look at another example, that is of the New Testament. Und wenn wir ein anderes Beispiel im Neuen Testament sehen. You know the fig tree, the story Feigenbaum, of the fig tree. Die Geschichte vom Feigenbaum. You know the Bible said it. You know in let's go to Matthew 11, Matthew 21. Matthäus 21. Mark said the Nazi when they saw it, but Matthew 21 said. The root dried up instantly. In Matthäus 21 steht, dass die Wurzel direkt vertrocknet wurde. Verse 28 and 29. Verse 18 and 19, sorry. 18 und 19. Matthew 21, verse 18. Now in the morning, as... Okay. Now in the morning, as he returned into the city, he hungered. And when he saw a fig tree in the way, he came to eat and found nothing thereon, but leaves only. And he said unto it, let no fruit grow on thee henceforward forever. And presently, the fig tree withered away. You see it? Mm. Immediately. Your prayer never wastes time. Dein Gebet verschwendet keine Zeit. Once you pray, it's immediate. Ist direkt. But the manifestation period. Die Manifestationszeit. That is when you sleep and wake up. Sleep, rise up and sleep. Just like Mark 4, where we read. Amen. Die Zeit vergeht, ohne dass wir es wissen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you understand the message. Mm. Amen. Mm-hmm. The spiritual world, that is the world that we are to live in. That things are not fine for you right now does not mean you don't have victory. Das, nur weil die Dinge jetzt für uns nicht laufen, heißt nicht, dass wir nicht den Sieg haben. Dass so rough for die you, Dinge auf dem Kopf stehen, heißt nicht, dass wir nicht den Sieg haben. All you need to do is just open your eyes. Wir müssen einfach unsere Augen öffnen. To see the spirit world. Um die geistliche Welt zu sehen. On Wednesday, we'll be talking about three